Es war um die Zeit, in welcher die ägyptische Sonne ihre Strahlen mit der gesteigertsten Glut auf die Erde sendet, und ein jeder, den nicht die Not hinaus unter den freien Himmel treibt, sich unter den Schutz seines Daches zurückzieht und nach der möglichsten Ruhe und Kühlung strebt. Auch ich lag auf dem weichen Divan meiner gemieteten Wohnung, schlürfte würzigen Mokka und schwelgte im Dufte des würzigen Djebeli, welcher meiner Pfeife entströmte. Die starken, nach außen fensterlosen Mauern boten dem Sonnenbrande Einhalt, und die aufgestellten porösen Tongefäße, durch deren Wände das Nilwasser verdunstete, machten die Atmosphäre so erträglich, dass ich von der während der Mittagszeit hier so gewöhnlichen Abspannung des Menschen wenig oder gar nichts bemerkte. Da erhob sich draußen die scheltende Stimme meines Dieners Halef, die mich aus meinen Träumen weckte. »Was? Wie? Wen?« »Den Effendi«, antwortete es schüchtern. »Den Effendi El-Kebir, den großen Herrn und Meister, willst du stören?« »Ich muss ihn sprechen.« »Was? Du musst? Jetzt in seinem Kef? Hat dir der Teufel, Allah beschütze mich vor ihm, den Kopf mit Nilschlamm gefüllt, so dass du nicht begreifen kannst, was ein Effendi, ein Hekim, zu bedeuten hat? Ein Mann, den der Prophet mit Weisheit speist, so dass er alles kann, sogar die Toten lebendig machen, wenn sie ihm nur sagen, woran sie gestorben sind?« »Im Morgenlande wird jeder Deutsche für einen großen Gärtner und jeder Ausländer für einen guten Schützen oder für einen großen Arzt gehalten. Nun war mir unglücklicherweise in Kairo eine alte, nur noch halb gefüllte homöopathische Apotheke von Wilmar Schwabe in die Hand gekommen. Ich hatte hier und da bei einem Fremden oder Bekannten 5 Körnchen von der 30. Potenz versucht, dann während der Nilfahrt meinen Schiffern gegen alle möglichen eingebildeten Leiden eine Messerspitze Milchzucker gegeben und war mit ungeheurer Schnelligkeit in den Ruf eines Arztes gekommen, der mit dem Scheidan im Bunde stehe, weil er mit 3 Körnchen Hirse Tote lebendig machen könne.« »Gott erhalte deine Rede, Sidi«, hörte ich die bittende Stimme wieder, »aber ich muss deinen Effendi, den großen Arzt aus Frankistan, wirklich sehen und sprechen.« »Jetzt nicht.« »Es ist sehr notwendig, sonst hätte mich mein Herr nicht gesandt.« »Wer ist dein Herr?« »Es ist der reiche und mächtige Abrahim Mahmur, dem Allah 1000 Jahre schenken möge.« »Abrahim Mahmur? Wer ist denn dieser Abrahim Mahmur? Und wie hieß sein Vater? Wer war der Vater seines Vaters und der Vater seines Vatervaters? Von wem wurde er geboren und wo leben die, denen er seinen Namen verdankt?« »Das weiß ich nicht, Sidi, aber er ist ein mächtiger Herr, wie ja schon sein Name sagt.« »Sein Name? Was meinst du?« »Abrahim Mahmur. Mahmur heißt Vorsteher einer Provinz, und ich sage dir, dass er wirklich ein Mahmur gewesen ist.« »Gewesen? Er ist es also nicht mehr?« »Nein.« »Das dachte ich mir. Niemand kennt ihn. Selbst ich, Halef, der tapfere Freund und Beschützer meines Gebieters, habe noch nie von ihm gehört und noch nie die Spitze seines Tarbusch gesehen. Gehe fort, mein Herr hat keine Zeit.« »So sage mir, Sidi, was ich tun muss, um zu ihm zu kommen.« »Kennst du nicht das Wort von dem silbernen Schlüssel, der die Stätten der Weisheit erschließt?« »Ich habe diesen Schlüssel bei mir.« Ich horchte gespannt und vernahm das leise Klimpern von Geldstücken. »Ein Piaster? Mann, ich sage dir, dass das Loch im Schlosse größer ist als dein Schlüssel. Er passt nicht, denn er ist zu klein.« »So muss ich ihn vergrößern.« Wieder klang es draußen wie kleine Silberstücke. Ich wusste nicht, sollte ich lachen oder mich ärgern. Dieser Halef war ja ein ganz außerordentlich geriebener Portier geworden. 3 Piaster? Gut, so kann man wenigstens fragen, was du bei dem Effendi auszurichten hast.« »Er soll kommen und seine verzaubernde Medizin mitbringen.« »Mensch, was fällt dir ein? Für 3 Piaster soll ich ihn verleiten, diese Medizin wegzugeben, welche ihm in der ersten Nacht jedes Neumondes von einer weißen Fee gebracht wird?« »Ist dies wahr?« »Ich, Hadschi Halef Omar ben Hadschi Abul Abbas ibn Hadschi Dawud al-Gosara, sage es. Wer ist denn krank im Hause deines Herrn?« »Das ist ein Geheimnis, welches nur der Effendi erfahren darf.« »Nur der Effendi? Schurke, bin ich nicht auch ein Effendi, der die Fee gesehen hat? Geh nach Hause. Halef lässt sich nicht beleidigen.« »Verzeih, Sidi, ich werde es dir sagen. Ich mag es nur nicht wissen. Packe dich von dannen.« »Aber ich bitte dich.« »Packe dich!« »Soll ich dir noch einen Piaster geben?« »Ich nehme nicht einen mehr.« »Sidi!« sondern zwei. O Sidi, deine Stirn leuchtet vor Güte. Hier hast du die zwei Piaster. Schön. Also wer ist krank? Das Weib meines Herrn. Das Weib deines Herrn? Frug Halef verwundert. Welche Frau? Er hat nur diese eine. Und soll Mahmur gewesen sein? Er ist so reich, dass er 100 Frauen haben könnte, aber er liebt nur diese. Was fehlt ihr? Niemand weiß es, aber ihr Leib ist krank und ihre Seele ist noch kränker. Allah, Kerim, Gott ist gnädig, aber ich nicht. Ich stehe da mit der Nilpeitsche in der Hand und möchte sie dir auf den Rücken geben. Bei dem Barte des Propheten, dein Mund spricht eine solche Weisheit, als wäre dir bei der Kahnfahrt der Verstand in das Wasser gefallen. Weißt du nicht, dass ein Weib gar keine Seele hat und deshalb auch nicht in den Himmel darf? Wie also kann die Seele eines Weibes krank sein oder gar noch mehr krank als ihr Leib? Ich weiß es nicht, aber so wurde mir gesagt, Sidi. Lass mich hinein zu dem Effendi. Ich darf es nicht tun. Warum nicht? Mein Herr kennt den Koran und verachtet die Frauen. Die schönste Perle der Weiber ist ihm wie der Skorpion im Sande, und seine Hand hat noch nie das Gewand einer Frau berührt. Er darf kein irdisches Weib lieben, sonst würde die Fee nie wiederkommen. Du musst wissen, Sidi, dass er ihr Gewand nicht berühren und ihre Gestalt nicht sehen wird. Er darf nur durch das Gitter mit ihr sprechen. Ich bewundere die Klugheit deiner Worte und die Weisheit deiner Rede, o Mann. Merkst du denn nicht, dass er gerade durch das Gitter nicht mit ihr sprechen darf? Warum? Weil die Gesundheit, welche der Effendi spenden soll, gar nicht zu dem Weibe käme, sondern am Gitter hängen bleiben würde. Gehe fort! Ich darf nicht gehen, denn ich werde 100 Schläge auf die Sohlen bekommen, wenn ich den weisen Effendi nicht bringe. Danke deinem gütigen Herrn, du Sklave eines Ägypters, dass er deine Füße mit Gnade erleuchtet. Ich will dich nicht um dein Glück betrügen. Salam alaikum, Allah sei bei dir und lasse dir die 100 gut bekommen. So lass dir noch eins sagen, tapferer Sidi. Der Herr unseres Hauses hat mehr Beutel in seiner Schatzkammer, als du jemals zählen kannst. Er hat mir befohlen, dass du auch mitkommen sollst, und du wirst ein Bakschisch erhalten, ein Geschenk, wie es selbst der Khedive von Ägypten nicht reicher geben würde. Jetzt endlich also glaubte er, mich stören zu dürfen, der schlaue Fuchs. Übrigens handelte er nach der allgemeinen Unsitte, so dass es einigermaßen zu entschuldigen war, zumal das Wenige, was er für seine Dienste von mir forderte, kaum der Rede wert zu nennen war. Halef trat ein. »Schläfst du, Sidi?« »Der Schlingel. Hier nannte er mich Sidi, und draußen ließ er sich selbst so nennen.« »Nein, was willst du?« »Draußen steht ein Mann, welcher mit dir sprechen will. Er hat ein Boot im Nile und sagte, ich müsse auch mitkommen.« Der schlaue Bursche machte diese Schlussbemerkung nur, um sich das versprochene Trinkgeld zu sichern. Ich wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen und tat, als ob ich nichts gehört hätte. »Was will er?« »Es ist jemand krank.« »Ist es notwendig?« »Sehr, Effendi. Die Seele der Kranken steht schon im Begriff, die Erde zu verlassen. Darum musst du eilen, wenn du sie festhalten willst.« Ich erhob mich, warf ein anderes Gewand über und griff nach meinem Kästchen. Bereits nach 5 Minuten saßen wir in dem von 4 Ruderern bewegten Kahn. Ich in Gedanken versunken, Halef aber stolz wie ein Pascha von 3 Rossschweifen. Es ging eine Strecke weit an Durra, Tabak, Sesam und Sennespflanzungen vorüber, aus deren Hintergrunde schlanke Palmen emporragten. Dann folgten unbebaute Flächen, über welche sich ein niederes Gestrüpp von Mimosen und Sykomoren hinstreckte. Endlich kam nacktes, jeder Vegetation bares Gestein, und mitten aus den wohl bereits vor Jahrtausenden herumgestreuten Felsblöcken erhob sich die quadratische Mauer, durch die wir uns den Eingang suchen mussten. Als wir anlangten, bemerkte ich, dass ein schmaler Kanal aus dem Flusse unter der Mauer fortführte, jedenfalls um die Bewohner mit dem nötigen Wasser zu versehen, ohne dass dieselben sich aus ihrer Wohnung zu bemühen brauchten. Unser Führer schritt uns voran, führte uns um 2 Ecken zu der dem Wasser abgekehrten Seite und gab an dem dort befindlichen Tore ein Zeichen, auf welches uns bald geöffnet wurde. Das Gesicht eines Schwarzen grinste uns entgegen, doch beachteten wir seine tief bis zur Erde herabgehende Referenz gar nicht und schritten vorwärts an ihm vorüber. Der voranschreitende Bote führte uns durch einen dunklen, niederen Torgang in einen kleinen Hof, dessen Mitte ein Bassin einnahm. Also bis hierher führte der Kanal, welchen ich vorhin bemerkt hatte, Zugleich bemerkte ich nun auch, dass der ganze Bau darauf gerichtet war, die jährlich wiederkehrenden Überschwemmungen schadlos aushalten zu können. In diesen Hof hinab gingen mehrere hölzerne Gitterwerke, hinter denen die zum Aufenthalt dienenden Räume lagen. Ich konnte ihnen jetzt keine große, zeitraubende Beachtung schenken, sondern gab meinem Diener einen Wink mit der Apotheke, welche er umhängen hatte, hier des Weiteren zu harren, und folgte dem Wegweiser in das Selam-Lück des Hauses. Es war ein geräumiges, halbdunkles und hohes Zimmer, durch dessen vergitterte Fensteröffnungen ein wohltuend gedämpftes Licht fiel. Durch die aufgeklebten Tapeten, Arabesken und Ornamente hatte es einen wohnlichen Anstrich erhalten, und die in einer Nische stehenden Wasserkühlgefäße erzeugten eine recht angenehme Temperatur. Ein Geländer trennte den Raum in zwei Hälften, deren vordere für die Dienerschaft, die hintere aber für den Herrn und die besuchenden Gäste bestimmt war. Den erhöhten Hintergrund zierte ein breiter Divan, welcher von einer Ecke bis in die andere reichte und auf welchem Abraham Mahmur, der Besitzer von vielen Beuteln, saß. Er erhob sich beim Eintritte, blieb aber der Sitte gemäß vor seinem Sitze stehen. Da ich nicht die dort gewöhnliche Fußbekleidung trug, so konnte ich mich ihrer auch nicht entledigen, sondern schritt unbekümmert um meine Lederstiefel über die kostbaren Teppiche und ließ mich an seiner Seite nieder. Die Diener brachten den unvermeidlichen Kaffee und die noch notwendigeren Pfeifen, und nun konnte das Weitere folgen. Salam alaikum, ertönte es langsam zwischen dem vollen, prächtigen, aber schwarz gefärbten Barte des Mannes hervor. Diese Stimme war kalt, klanglos, ohne Leben und Gemüt. Es konnte einem dabei ein Schauder ankommen. Alaikum, antwortete ich. Möge Allah Balsam wachsen lassen auf den Spuren deiner Füße und Honig träufeln von den Spitzen deiner Finger, damit mein Herz nicht mehr höre die Stimme seines Kummers. Gott gebe dir Frieden und lasse mich finden das Gift, welches an dem Leben deines Glückes nagt, erwiderte ich seinen Gruß, da nicht einmal der Arzt nach dem Weibe des Muselmannes fragen darf, ohne den größten Verstoß gegen die Höflichkeit und Sitte zu begehen. Ich habe gehört, dass du ein weiser Hekim seiest. Welche Mädresse hast du besucht? Keine. Keine? Ich bin kein Moslem. Nicht? Was sonst? Ein Nemsi. Ein Nemsi? Oh, ich weiß, die Nemsi sind kluge Leute. Sie kennen den Stein der Weisen und das Abracadabra, welches den Tod vertreibt. Es gibt weder einen Stein der Weisen noch ein Abracadabra. Er blickte mir kalt in die Augen. Vor mir brauchst du dich nicht zu verbergen. Ich weiß, dass die Zauberer von ihrer Kunst nicht sprechen dürfen und will sie dir auch gar nicht entlocken. Nur helfen sollst du mir. Wodurch vertreibst du die Krankheit eines Menschen? Durch Worte oder durch einen Talisman? Weder durch Worte noch durch einen Talisman, sondern durch die Medizin. Du sollst dich nicht vor mir verstecken. Ich glaube an dich, denn trotzdem du kein Moslem bist, ist doch deine Hand mit Erfolg begabt, als hätte sie der Prophet gesegnet. Du wirst die Krankheit finden und besiegen. Der Herr ist allmächtig. Er kann retten und verderben, und nur ihm allein gebührt die Ehre. Doch wenn ich helfen soll, so sprich. Diese direkte Aufforderung, ein Geheimnis seines Haushaltes preiszugeben, schien ihn unangenehm zu berühren, trotzdem er darauf vorbereitet sein musste. Doch versuchte er sofort, die Schwäche zu verbergen und befolgte meine Aufforderung. »Du bist aus dem Lande der Ungläubigen, wo es keine Schande ist, von der zu reden, welche die Tochter einer Mutter ist?« Ich fühlte mich innerlich amüsiert von der Art und Weise, mit welcher er es zu umgehen versuchte, von »seinem Weibe« zu sprechen, doch blieb ich ernst und antwortete ziemlich kalt, »Du willst, dass ich dir helfen soll und beschimpfest mich?« »Inwiefern?« »Du nennst meine Heimat das Land der Ungläubigen.« »Ihr seid doch ungläubig.« »Wir glauben an einen Gott, welcher derselbe Gott ist, den ihr Allah nennt. Du heißest mich von deinem Standpunkte aus einen Ungläubigen. Mit demselben Rechte könnte ich dich von meinem Standpunkte aus ebenso nennen. Aber ich tue es nicht, weil wir Nemsi nie die Pflicht der Höflichkeit verletzen.« »Schweigen wir über den Glauben. Der Moslem darf nicht von seinem Weibe sprechen. Aber du erlaubst, dass ich von den Frauen in Frankistan rede? Ich erlaube es. Wenn das Weib eines Franken krank ist. Er sah mich an, als ob er eine Bemerkung von mir erwarte. Ich winkte ihm nur, in seiner Rede fortzufahren. Also, wenn sie krank ist und keine Speise zu sich nimmt. Keine? Nicht die geringste. Weiter. Den Glanz ihrer Augen und die Fülle ihrer Wangen verliert, wenn sie müde ist und doch den Genuss des Schlafes nicht mehr kennt, wenn sie nur lehnend steht und langsam schleichend geht, vor Kälte schauert und vor Hitze brennt. Ich höre, fahre fort. Bei jedem Geräusch erschrickt und zusammenzuckt, wenn sie nichts wünscht, nichts liebt, nichts hasst und unter dem Schlage ihres Herzens zittert. Immer weiter. Wenn ihr Atem zu sehen ist wie der des kleinen Vogels, wenn sie nicht lacht, nicht weint, nicht spricht, wenn sie kein Wort der Freude und kein Wort der Klage hören lässt und ihre Seufzer selbst nicht mehr vernimmt, wenn sie das Licht der Sonne nicht mehr sehen will und in der Nacht wach in den Ecken kauert, wenn sie zuweilen plötzlich einen Schrei ausstößt, wenn sie ohne Aufhören ein fremdes Wort flüstert. Welches Wort? Einen Namen. Er blickte mich jetzt so starr und angstvoll an, dass ich merken musste, meine Entscheidung sei ein Urteil für ihn. Ein befreiendes oder ein vernichtendes. Ich zögerte nicht, ihm das Letztere zu geben. So wird sie sterben. Er saß erst einige Augenblicke so bewegungslos, als habe ihn der Schlag getroffen. Dann aber sprang er auf und stand hoch aufgerichtet vor mir. Der rote Fes war ihm von dem kahl geschorenen Haupte geglitten, die Pfeife seiner Hand entfallen. Im Gesichte zuckte es von den widerstreitendsten Gefühlen. »Giaur«, donnerte er mich an. »Wie sagtest du?« fragte ich kalt. »Giaur«, sagte ich. »Wagst du mir das zu sagen, Hund? Die Peitsche soll dir lehren, wer ich bin, und dass du zu tun hast, nur was ich dir befehle. Stirbt sie, so stirbst auch du. Doch machst du sie gesund, so darfst du gehen und kannst verlangen, was dein Herz begehrt.« Langsam und in tiefster Seelenruhe erhob ich mich, stellte mich in meiner ganzen Länge vor ihn hin und sagte, »Weißt du, was die größte Schande für einen Moslem ist?« »Was?« »Sieh nieder auf deinen Fes. Abrahim Mahmur, was sagt der Prophet und was sagt der Koran dazu, dass du die Scham deines Scheitels vor einem Christen entblößest?« Im nächsten Augenblick hatte er sein Haupt bedeckt. Wieder blickte er mich mit seiner eisigen Starrheit an. Dann aber schlug er die Hände vor das Gesicht. »Ist es wahr, Hekim, dass sie bereits morgen tot sein kann?« »Es ist wahr.« »Kann sie nicht gerettet werden?« »Vielleicht.« »Sage nicht vielleicht, sondern sage gewiss. Bist du bereit, mir zu helfen? Wenn sie gesund wird, so fordere, was du willst.« »Ich bin bereit.« »So gib mir deinen Talisman oder deine Medizin.« »Ich habe keinen Talisman, und Medizin kann ich dir jetzt nicht geben.« »Warum nicht?« »Der Arzt kann nur dann einen Kranken heilen, wenn er ihn sehen kann. Komm, lass uns zu ihr gehen.« Er fuhr zurück, wie von einem Stoß getroffen. »Mashallah, bist du toll? Der Geist der Wüste hat dein Hirn verbrannt, dass du nicht weißt, was du forderst. Das Weib muss ja sterben, auf welchem das Auge eines fremden Mannes ruhte.« »Sie wird noch sicherer sterben, wenn ich nicht zu ihr darf. Ich muss den Schlag ihres Pulses messen und Antwort von ihr hören über vieles, was ihre Krankheit betrifft. Nur Gott ist allwissend und braucht niemand zu fragen.« »Und du musst mit ihr sprechen?« »Ja.« »Was?« »Ich muss sie fragen nach ihrer Krankheit und allem, was damit zusammenhängt.« »Nach anderen Dingen nicht?« »Nein.« »Du wirst mir jede Frage vorher sagen, damit ich sie dir erlaube?« »Ich bin es zufrieden.« »Und du musst auch ihre Hand betasten?« »Ja.« »Ich erlaube es dir auf eine ganze Minute. Musst du ihr Angesicht sehen?« »Nein. Sie kann ganz verschleiert bleiben. Aber sie muss einige Male in dem Zimmer auf und ab gehen.« »Warum?« »Weil an dem Gang und der Haltung vieles zu erkennen ist, was die Krankheit betrifft.« »Ich erlaube es dir und werde die Kranke jetzt herbeiholen.« »Das darf nicht sein.« »Warum nicht?« »Ich muss sie da sehen, wo sie wohnt. Ich muss alle ihre Zimmer betrachten.« »Aus welchem Grund?« weil es viele Krankheiten gibt, die nur in unpassenden Wohnungen entstehen, und das kann nur das Auge des Arztes bemerken.« »So willst du wirklich meinen Harem betreten?« »Ja.« »Ein Ungläubiger?« »Ein Christ.« »Ich erlaube es nicht.« »So mag sie sterben. Salam alaikum, Friede sei mit dir und ihr.« Er ließ mich bis zur Tür gehen, dann aber rief er, »Halt, Hekim, bleibe da! Du sollst die Gemächer betreten.« Ich wandte mich um und schritt, ohne ihn meine Genugtuung merken zu lassen, wieder auf ihn zu. Jetzt entfernte er sich, um alles Nötige in eigener Person anzuordnen, denn keiner seiner Diener durfte ahnen, dass er einem fremden Mann Zutritt in das Heiligtum seines Hauses gestatte. Er kehrte erst nach einer langen Weile zurück. Es lag ein Ausdruck fester, trotziger Entschlossenheit um seinen zusammengekniffenen Mund, und mit einem Blicke voll versteckt bleiben sollenden, aber doch hervorbrechenden Hasses instruierte er mich. »Ich erlaube dir viel, unendlich viel, Effendi. Aber bei der Seligkeit aller Himmel und bei den Qualen aller Höllen, sobald du ein Wort sprichst, welches ich nicht wünsche, oder das Geringste tust, was dir nicht von mir erlaubt wurde, stoße ich sie nieder.« Wir gingen. Er schritt voran und ich folgte ihm. Zunächst kamen wir durch einige fast in Trümmern liegende Räume, in denen allerlei nächtliches Getier sein Wesen treiben mochte. Dann betraten wir ein Gemach, welches als Vorzimmer zu dienen schien, und nun folgte der Raum, der allem Anschein nach als eigentliches Frauengemach benutzt wurde. Alle die umherliegenden Kleinigkeiten waren solche, wie sie von Frauen gesucht und gern benutzt werden. »Das sind die Zimmer, welche du sehen wolltest. Siehe, ob du den Dämon der Krankheit in ihnen zu finden vermagst«, meinte Abrahim Mahmur mit einem halb spöttischen Lächeln. »Und das Gemach nebenan?« »Die Kranke befindet sich darin. Du sollst es auch sehen. Aber ich muss mich vorher überzeugen, ob die Sonne ihr Angesicht verhüllt hat vor dem Auge des Fremden. Wage ja nicht mir nachzufolgen, sondern warte ruhig, bis ich wiederkomme.« Er trat hinaus und ich war allein. Ich ließ mein Auge durch den Raum schweifen. Es war hier ganz dieselbe Einrichtung getroffen wie in dem Zimmer des Hausherrn. Das Geländer, der Divan, die Nische mit den Kühlgefäßen. Nach kurzer Zeit erschien Abrahim wieder. »Hast du die Räume geprüft?« fragte er mich. »Ja.« »Nun?« »Es lässt sich nicht sagen, bis ich bei der Kranken gewesen bin.« »So komm, Effendi, aber lass dich noch einmal warnen.« »Schon gut, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe.« Wir traten in das andere Gemach. In weite Gewänder gehüllt, stand eine Frauengestalt tief verschleiert an der hinteren Wand des Zimmers. Nichts war von ihr zu sehen als die kleinen, in Samtpantoffeln steckenden Füße. Ich begann meine Fragen, deren Enthaltsamkeit den Ägypter vollständig befriedigte, ließ sie eine kleine Bewegung machen und bat sie endlich, mir die Hand zu reichen. Fast wäre ich trotz der ernsten Situation in eine laute Heiterkeit ausgebrochen. Die Hand war nämlich so vollständig in ein dickes Tuch gebunden, dass es ganz und gar unmöglich war, auch nur die Lage oder Form eines Fingers durch dasselbe zu erkennen. Sogar der Arm war in derselben Weise verhüllt. Ich wandte mich zu Abrahim. »Mahmur, diese Bandagen müssen entfernt werden.« »Warum?« »Ich kann den Puls nicht fühlen.« »Entferne die Tücher«, gebot er ihr. Sie zog den Arm hinter die Hüllen zurück und ließ dann ein zartes Händchen erscheinen, an dessen Goldfinger ich einen sehr schmalen Reifen erblickte, welcher eine Perle trug. Abrahim beobachtete meine Bewegungen mit gespannter Aufmerksamkeit. Während ich meine drei Finger an ihr Handgelenk legte, neigte ich mein Ohr tiefer, wie um den Puls nicht bloß zu fühlen, sondern auch zu hören. Und, täuschte ich mich nicht, da wehte es leise, leise, fast unhörbar durch den Schleier. »Kurtar Senizai, rette Seniza.« »Bist du fertig?« fragte jetzt Abrahim, indem er rasch näher trat. »Ja.« »Was fehlt ihr?« »Sie hat ein großes, ein tiefes Leiden, das größte, welches es gibt, aber ich werde sie retten.« Diese letzten vier Worte richtete ich mit langsamer Betonung mehr an sie als an ihn. »Wie heißt das Übel?« »Es hat einen fremden Namen, den nur die Ärzte verstehen.« »Wie lange dauert es, bis sie gesund wird?« »Ich muss täglich mit ihr sprechen dürfen.« Du, weshalb? Um meine Mittel nach dem Befinden der Kranken einrichten zu können. Ich werde dir dann selbst sagen, wie sie sich befindet. Das kannst du nicht, weil du das Befinden eines Kranken nicht zu beurteilen vermagst. Sage es genau, wie lange du kommen musst. Wenn ihr mir gehorcht, so ist sie von heute an in 5 Tagen von ihrer Krankheit frei. Wir kehrten in das Selam Lük zurück, wo ich nach Halef schickte, der alsbald mit der Apotheke erschien. Ich gab Ignatia nebst den nötigen Vorschriften und machte mich dann zum Gehen bereit. Wann wirst du morgen kommen? Um dieselbe Stunde. Ich werde dir wieder einen Kahn senden. Wie viel verlangst du für heute? Nichts. Wenn die Kranke gesund ist, magst du mir geben, was dir beliebt. Er griff dennoch in die Tasche, zog eine reich bestickte Börse hervor, nahm einige Stücke und reichte sie Halef hin. Der griff mit einer Miene zu, als ob es sich um eine große Gnadenbezeugung gegen den Ägypter handle, und meinte, das Bakschisch ungesehen in seine Tasche steckend, »Abrahim Mahmur, deine Hand ist offen und die meine auch. Ich schließe sie gegen dich nicht zu, weil der Prophet sagt, dass eine offene Hand die erste Stufe zum Aufenthalte der Seligen sei. Allah sei bei dir und auch bei mir.« Wir gingen. Als wir uns allein befanden, griff Halef in die Tasche, um zu sehen, was er erhalten hatte. 3 Goldzechinen, Effendi. Der Prophet segne Abrahim Mahmur und lasse sein Weib so lange als möglich krank bleiben. Hatschi Halef, Omar. Sidi, willst du mir nicht einige Zechinen gönnen? Doch, noch mehr ist einem Kranken die Gesundheit zu gönnen. Wie oft gehst du noch, ehe sie gesund wird? Noch 5-mal vielleicht. 5 mal 3 macht 15 Zechinen. Wenn sie gesund wird, vielleicht nochmal 15 Zechinen, macht 30 Zechinen. Ich werde forschen, ob es hier am Nil noch mehr kranke Frauen gibt. Wir langten bei dem Kahn an, wo uns die Ruderer bereits erwarteten. Unser voriger Führer saß am Steuer, und als wir eingestiegen waren, ging es flott den Strom hinab. Schneller natürlich als aufwärts, so dass wir nach einer 30 Minuten unser Ziel erreichten. Wir legten ganz in der Nähe einer Dahabiyya an, welche während unserer Abwesenheit am Ufer vor Anker gegangen war. Ihre Taue waren befestigt, ihre Segel eingezogen, und nach dem frommen muhammedanischen Gebrauche lud der Reis, der Schiffskapitän, seine Leute zum Gebete ein. Ich war schon im Fortgehen begriffen gewesen, wandte mich aber schnell um. Diese Stimme kam mir außerordentlich bekannt vor. Hatte ich recht gehört? War dies wirklich der alte Hassan, den sie Abu el-Raisan, Vater der Schiffsführer, nannten? Er war in Kufara mit mir und Halef zusammengetroffen und mit uns nach Ägypten zurückgekehrt. Wir hatten einander außerordentlich lieb gewonnen, und ich war überzeugt, dass er sehr erfreut sein werde, mich hier wiederzufinden. Ich wartete daher, bis das Gebet beendet war, und rief dann zum Deck empor, »Hassan el-Raisan, Ohio!« Sofort reckte er sein altes, gutes, bärtiges Gesicht herab und fragte, »Wer ist...« »O Allahu Akbar, Gott ist groß, ist das nicht mein Sohn, der Nemsi Kara Effendi?« »Er ist es, Abu Hassan.« »Komm herauf, mein Sohn, ich muss dich umarmen.« Ich stieg empor und wurde von ihm auf das Herzlichste bewillkommnet. »Was tust du hier?« fragte er mich. »Ich ruhe aus von der Reise.« »Bleibst du noch lange hier?« »Nein, ich will nach Kairo zurück.« »So fahre mit mir, ich lege in Bulak an.« Bei diesem Anerbieten kam mir ein Gedanke. »Hassan, du nanntest mich deinen Freund.« »Du bist es. Fordere von mir, was du willst, so soll es dir werden, wenn ich es habe oder kann.« »Ich möchte dich um etwas sehr Großes bitten.« »Kann ich es erfüllen?« »Ja.« »So ist es dir schon im Voraus gewährt. Was ist es?« »Die ganze Angelegenheit ist noch sehr fraglich. Ich weiß, du bist mein Freund und kannst schweigen. Ich werde dir alles erzählen.« »Öffne die Pforte deines Herzens, mein Sohn. Ich höre.« Ich erstattete ihm Bericht über mein heutiges Abenteuer, und er hörte mir mit Aufmerksamkeit zu. Als ich fertig war, erhob er sich. »Steh auf, mein Sohn, und folge mir.« »Wohin?« »Das sollst du sogleich sehen.« Ich folgte ihm. Er führte mich zu einem nahegelegenen Haus, das wir betraten. Der Mann, welcher sich erhob, war noch jung. Er mochte vielleicht 26 Jahre zählen. Er war eine interessante, sympathische Erscheinung, und ich sagte mir gleich in der ersten Minute, dass ich ihm mein Wohlwollen schenken könnte. Der alte Abu el-Raisan nahm das Wort. »Das ist der Großhändler Isla ben Maflai aus Stambul, und das hier ist Effendi Kara ben Nemsi, mein Freund, den ich liebe.« »Seid mir beide willkommen und setzt euch«, erwiderte der junge Mann. Er machte ein sehr erwartungsvolles Gesicht, denn er musste sich sagen, dass der Kapitän einen guten Grund dafür haben müsse, mich so ohne weiteres bei ihm einzuführen. »Willst du mir eine Liebe erzeigen, Isla ben Maflai?« fragte der Alte. »Gern, sage mir, was ich tun soll.« »Erzähle diesem Manne die Geschichte, welche du mir vorhin erzählt hast.« In den Zügen des Kaufmannes drückte sich Staunen und Missmut aus. »Hassan el-Raisan«, meinte er, »du gelobtest mir Schweigen und hast doch bereits geplaudert.« »Frage meinen Freund, ob ich ein Wort erzählt habe.« »Warum bringst du ihn denn herauf und begehrst, dass ich auch zu ihm reden soll?« »Du sagtest zu mir, ich solle während meiner Fahrt, da, wo ich des Abends anlegen muss, die Augen offen halten, um mich nach dem zu erkundigen, was dir verloren ging. Ich habe meine Augen und meine Ohren bereits schon geöffnet und bringe dir hier diesen Mann, der dir vielleicht Auskunft geben kann.« Isla sprang, die Pfeife fortwerfend, mit einem einzigen Rucke empor. »Ist's wahr? Du könntest mir Auskunft erteilen?« »Mein Freund Hassan hat kein Wort zu mir gesprochen, und ich weiß daher auch nicht, worüber ich dir Auskunft geben könnte. Sprich du zuerst.« »Effendi, wenn du mir sagen kannst, was ich zu hören wünsche, so werde ich dich besser belohnen, als ein Pascha es könnte.« »Ich begehre keinen Lohn. Rede.« »Ich suche eine Jungfrau, welche Seniza heißt.« »Und ich kenne eine Frau, welche sich denselben Namen gegeben hat.« »Wo, wo, Effendi? Rede schnell.« »Magst du mir nicht vorher die Jungfrau beschreiben?« »Oh, sie ist schön wie die Rose und herrlich wie die Morgenröte. Sie duftet wie die Blüte der Reseda. Ihr Haar ist wie der Schweif des Pferdes Gilia, und ihr Fuß ist wie der Fuß von Delila, welche Samson verriet. Ihr Mund träufelt von Worten der Güte, und ihre Augen...« Ich unterbrach ihn durch eine Bewegung meines Armes. »Isla ben Maflai, das ist keine Beschreibung, wie ich sie verlange. Sprich nicht mit der Zunge eines Bräutigams, sondern mit den Worten des Verstandes. Seit wann ist sie dir verloren gegangen?« »Seit 2 Monaten.« »Hatte sie nicht etwas bei sich, woran man sie erkennen kann? Ein Schmuck vielleicht, ein Ring, eine Kette?« ein Ring, ja. Ich gab ihr einen Ring, dessen Gold so dünn war wie Papier, aber er trug eine schöne Perle.« »Ich habe ihn gesehen, heute, vor wenigen Stunden.« »Wo?« »In der Nähe dieses Ortes, nicht weiter als 1 Stunde von hier.« Der junge Mann kniete bei mir nieder und legte mir seine beiden Hände auf die Schultern. »Ist es wahr? Sagst du keine Unwahrheit? Täuschest du dich nicht?« »Es ist wahr. Ich täusche mich nicht.« »So komm, erhebe dich, wir müssen hin zu ihr.« »Nimm deine Pfeife auf, brenne sie an und setz dich. Wir wollen uns besprechen.« »Effendi, ich kann nicht, meine Seele zittert.« »Brenne deine Pfeife an. Ich habe keine Zeit dazu, ich muss...« »Wohl, wenn du keine Zeit zu geordneten Worten hast, so muss ich gehen.« »Bleibe. Ich werde alles tun, was du willst.« Er setzte sich wieder an seinen Platz und nahm aus dem Becken eine glimmende Kohle, um den Tabak seiner Pfeife in Brand zu stecken. »Ich bin bereit. Nun sprich«, forderte er mich dann auf. Ich erzählte auch ihm meine seltsamen Erlebnisse und schloss mit den Worten: »Sie fand Zeit, mir leise zuzuflüstern, rette Seniza. Sie trägt also diesen Namen.« »Was hast du ihr geantwortet?« »Dass ich sie retten werde.« »Effendi, ich liebe dich, dir gehört mein Leben. Er hat sie geraubt und entführt. Er hat sie durch Betrug an sich gerissen. Komm, Effendi, wir wollen gehen. Ich muss wenigstens das Haus sehen, in welchem sie gefangen gehalten wird.« »Du wirst hier bleiben. Ich gehe morgen wieder hin zu ihr und...« »Ich gehe mit, Sidi. Du bleibst hier. Kennt sie den Ring, welchen du am Finger trägst?« »Sie kennt ihn sehr gut.« »Willst du ihn mir anvertrauen?« »Gern, aber wozu?« »Ich spreche morgen wieder mit ihr und werde es so einzurichten wissen, dass sie den Ring zu sehen bekommt.« »Sidi, das ist vortrefflich. Sie wird sogleich ahnen, dass ich in der Nähe bin. Aber dann?« »Erzähle du zunächst das, was ich wissen muss.« »Das sollst du erfahren, Herr. Unser Geschäft ist eines der größten in Istanbul. Ich bin der einzige Sohn meines Vaters, und während er den Bazar verwaltet und die Diener beaufsichtigt, habe ich die notwendigen Reisen zu unternehmen. Ich war sehr oft auch in Skutari, und sah Seniza, als sie mit einer Freundin auf dem See spazieren fuhr. Ich sah sie später wieder. Ihr Vater wohnt nicht in Skutari, sondern auf den Schwarzen Bergen. Sie kam aber zuweilen herunter, um die Freundin zu besuchen. Als ich vor 2 Monaten wieder an jenen See reiste, war die Freundin mit ihrem Mann verschwunden und Seniza dazu. Wohin? Niemand wusste es. Auch ihre Eltern nicht? Nein, ich aber musste nach Ägypten, um Einkäufe zu machen. Auf dem Nile begegnete ich einem Dampfboote, welches aufwärts fuhr. Als der Sandal, auf welchem ich war, an ihm vorüberlenkte, hörte ich drüben meinen Namen nennen. Ich blickte hinüber und erkannte Seniza, welche den Schleier vom Gesicht genommen hatte. Neben ihr stand ein schöner, finsterer Mann. Weiter sah ich nichts. Seit dieser Stunde habe ich ihre Spur verfolgt. Sidi, du hast ihr versprochen, sie zu retten? Ja. Wirst du dein Wort halten? Ich halte es, wenn sie es wirklich ist. Dein Ring wird mir die Überzeugung geben. Wir besprachen uns noch lange über das bevorstehende Ereignis und trennten uns dann, um schlafen zu gehen. Doch war ich überzeugt, dass Isla keine Ruhe finden werde. Da es sehr spät geworden war, als wir schlafen gingen, so wunderte ich mich nicht darüber, dass ich am anderen Morgen auch sehr spät erwachte. Am Vormittag besuchte ich den Abu el-Raisan auf seinem Schiff, und als ich kaum das Mittagsmahl verzehrt hatte, erschien das Boot, welches mich abholen sollte. Halef hatte schon längst fleißigen Ausguck nach demselben gehalten. »Effendi, fahre ich mit?« fragte er. Ich schüttelte mit dem Kopf und antwortete scherzend, »Heute brauche ich dich nicht.« »Wie? Du brauchst mich nicht?« »Nein.« »Wenn dir nun etwas begegnet?« »Was soll mir begegnen?« »Du kannst in das Wasser fallen.« »So schwimme ich.« »Oder Abrahim Mahmur kann dich töten. Ich habe es ihm angesehen, dass er dein Freund nicht ist.« »So könntest du mir auch nicht helfen.« »Nicht? Sidi Halef ist der Mann, auf den du dich allzeit verlassen kannst.« »So komm.« Es war ihm natürlich sehr, um sein Backschisch zu tun. Der Weg wurde ganz in derselben Weise zurückgelegt, doch war ich heute natürlich aufmerksamer auf alles, was mir von Nutzen sein konnte. Im Garten, den wir durchschreiten mussten, lagen mehrere starke und ziemlich lange Stangen. Sowohl das Außen- wie auch das Innentor wurde immer mit breiten, hölzernen Riegeln verschlossen, deren Konstruktion ich mir genau merkte. Einen Hund sah ich nirgends, und von dem Bootssteuerer erfuhr ich, dass außer dem Herrn, der Kranken und einer alten Wärterin 10 Fellahs zu dem Hause gehörten und nachts auch in demselben schliefen. Der Herr selbst schlief stets auf dem Divan seines Selamlük. Als ich dort eintrat, kam er mir mit einer sichtlich freundlicheren Miene entgegen, als diejenige war, mit welcher er mich gestern verlassen hatte. »Sei mir willkommen, Effendi. Du bist ein großer Arzt.« »So!« »Sie hat bereits gestern schon gegessen.« »Ah!« »Sie hat mit der Wärterin gesprochen.« »Das ist gut. Vielleicht ist sie bereits in weniger als 5 Tagen vollständig gesund. Ist sie schon lange dein Weib?« Sogleich verfinsterte sich sein Gesicht. »Die Ärzte der Ungläubigen sind sehr neugierig.« »Wissbegierig nur. Aber diese Wissbegierde rettet vielen das Leben oder die Gesundheit, denen eure Ärzte nicht helfen können.« »War deine Frage wirklich notwendig?« »Ja.« »Sie ist noch ein Mädchen, obgleich sie mir gehört.« »So ist die Hilfe sicher.« Er führte mich wieder nur bis in das Zimmer, in welchem ich gestern warten musste und in welchem ich auch heute zurückblieb. Ich sah mich genauer um. Fenster gab es nicht. Die Lichtöffnungen waren vergittert. Das hölzerne Gitterwerk war so angebracht worden, dass man es öffnen konnte, indem man ein langes, dünnes Riegelstäbchen herauszog. Schnell entschlossen zog ich es heraus und steckte es so hinter das Gitter, dass es nicht bemerkt werden konnte. Kaum war ich damit fertig, so erschien Abrahim wieder. Hinter ihm trat Seniza ein. Ich ging auf sie zu und legte ihr meine Fragen vor. Unterdessen spielte ich wie im Eifer für die Sache mit dem Ringe, den mir Isla mitgegeben hatte, und ließ ihn dabei aus den Fingern gleiten. Er rollte hin bis an ihre Füße. Sie bückte sich schnell und hob ihn auf. Sofort aber trat Abraham auf sie zu und nahm ihn ihr aus der Hand. So schnell das ging, sie hatte doch Zeit gehabt, einen Blick auf den Ring zu werfen. Sie hatte ihn erkannt. Das sah ich an ihrem Zusammenzucken und an der unwillkürlichen Bewegung ihrer Hand nach ihrem Herzen. Nun hatte ich für jetzt weiter nichts mehr hier zu tun. Abraham fragte, wie ich sie gefunden habe. »Gott ist gut und allmächtig«, antwortete ich. »Er sendet den Seinen Hilfe, oft ehe sie es denken. Wenn er es will, so ist sie morgen bereits gesund. Sie mag die Medizin nehmen, die ich ihr senden werde, und mit Vertrauen warten, bis ich wiederkomme.« Im Selamlyk harrte Halef bereits mit der Apotheke. Ich gab nichts als ein Zuckerpulver, wofür er ein noch größeres Bakschisch als gestern erhielt. Dann ging es wieder stromabwärts zurück. Der Kapitän erwartete mich bereits bei dem Kaufherrn. »Hast du sie gesehen?« rief mir dieser entgegen. »Ja.« »Erkannte sie den Ring?« »Sie erkannte ihn.« »So weiß sie, dass ich in der Nähe bin.« »Sie ahnt es. Und wenn sie meine Worte richtig deutet, so weiß sie, dass sie heute Nacht errettet wird.« »Aber wie?« »Hassan el-Raisan, bist du bereit, uns aufzunehmen und nach Kairo zu bringen?« »Ja.« »So hört mich. In das Haus führen zwei Türen, welche aber von innen verriegelt sind. Durch sie können wir nicht eindringen. Aber es gibt noch einen zweiten Weg, wenn er auch schwierig ist. Es führt ein Kanal aus dem Nil unter den Mauern hinweg nach einem Bassin, welches in der Mitte des Hofes sich befindet. Wir fahren mit einem Boote bis an Ort und Stelle, wo unsere erste Arbeit sein muss, das Boot Abraham Mahmurs zu versenken, so dass er uns nicht verfolgen kann. Unterdessen macht der Reis seine Dahabie segelfertig.« Der Tag verging vollends unter den notwendigen Vorbereitungen. Der Abend kam, und als es Zeit wurde, rief ich Halef herein und gab ihm die nötigen Weisungen für das bevorstehende Abenteuer. Halef packte rasch unsere Habseligkeiten zusammen. Die Wohnungsmiete war schon vorausbezahlt. Ich begab mich zu Hassan, und Halef kam sehr bald mit den Sachen nach. Das Schiff war bereit zur Fahrt und brauchte nur vom Ufer gelöst zu werden. Nach einiger Zeit stellte sich auch Isla mit seinem Diener ein, der von ihm unterrichtet worden war, und nun stiegen wir in das lange, schmale Boot, welches zur Dahabie gehörte. Die beiden Diener mussten rudern, und ich lenkte das Steuer. Nach einer kleinen Stunde hoben sich die dunklen Umrisse des Gebäudes aus ihrer grauen, steinigen Umgebung hervor. Wir legten eine kurze Strecke unterhalb der Mauer an, und ich stieg zunächst ganz allein aus. Ich fand in der ganzen Umgebung des Hauses nicht die geringste Spur von Leben, und auch innerhalb der Mauern schien alles in tiefster Ruhe zu liegen. Am Kanale lag das Boot Abrahams mit den Rudern. Ich stieg ein und brachte es neben unseren Kahn. »Hier ist das Boot«, sagte ich zu den beiden Dienern. »Fahrt es ein wenig abwärts, füllt es mit Steinen und lasst es sinken. Die Ruder aber können wir gebrauchen. Wir nehmen sie in unser Boot herein, welches ihr nachher so bereithaltet, dass wir abstoßen können, sobald wir einsteigen.« Ich verließ das Boot und wir schlichen zum Kanal. Dessen Wasser blickten uns nicht sehr einladend entgegen. Ich warf einen Stein hinein und erkannte dadurch, dass der Kanal nicht tief sei. Ich warf nur das Obergewand ab und stieg in das Wasser. Mich auf den Rücken legend, schwamm ich vorwärts. Der Kanal war auch im Garten nicht offen, sondern mit steinernen Platten bedeckt. Als ich nach meiner Berechnung das Haus erreicht haben musste, stieß ich an ein Gitter. Es war so breit und hoch wie der Kanal selbst, bestand aus starken, gut eingefügten Holzstangen und war mit eisernen Klammern an die Mauer befestigt. Die Vorrichtung hatte jedenfalls den Zweck, Tiere wie etwa Ratten, Wassermäuse und so weiter vom Bassin fernzuhalten. Ich rüttelte daran. Es gab nicht nach, und ich musste einsehen, dass es im Ganzen nicht zu entfernen sei. Ich fasste einen einzelnen Stab mit beiden Händen, stemmte die hoch emporgezogenen Knie hüben und drüben gegen die Mauer, ein Ruck aus allen Kräften, und die Stange zerbrach. Jetzt war eine Bresche da, und in Zeit von 2 Minuten hatte ich noch 4 Stäbe herausgerissen, so dass eine Öffnung entstanden war, durch welche ich mich zwängen konnte. Als ich mich nach meiner ungefähren Berechnung unter dem inneren Hofe befinden musste, senkte sich plötzlich die Wölbung bis auf die Oberfläche des Wassers herunter, und ich wusste nun, dass ich mich in der Nähe des Bassins befand. Der Kanal glich von hier aus nur noch einer Röhre, welche so vollständig mit Wasser gefüllt war, dass die zum Atmen nötige Luft fehlte. Die noch übrige Strecke musste ich also unter Wasser, tauchend durchschwimmen, was nicht nur höchst unbequem und anstrengend, sondern auch mit größter Gefahr verbunden war. Diese Bedenken durften mich nicht irre machen. Ich sog die Lunge voll Atem, bog mich unter das Wasser und schob mich mit möglichster Schnelligkeit vorwärts. Eine ziemliche Strecke legte ich so zurück, und schon verspürte ich den eintretenden Luftmangel, als ich mit der Hand wirklich an ein neues Hindernis stieß. Es war, wie ich fühlte, ein aus einem durchlöcherten Blech bestehendes Siebgitter, welches die ganze Lichte der Kanalröhre einnahm und als Seier oder Filter des schlammigen, trüben Wassers dienen sollte. Bei dieser Entdeckung bemächtigte sich eine wirkliche Ängstlichkeit meiner. Zurück konnte ich nicht mehr, denn ehe ich die Stelle zu erreichen vermochte, wo die höhere Wölbung des Kanals mir gestattet hätte, emporzutauchen und Atem zu schöpfen, war ich schon erstickt. Und doch schien das ziemlich starke Siebwerk sehr haltbar befestigt zu sein. Hier gab es freilich nur zwei Fälle. Entweder es gelang mir, hindurchzukommen, oder ich musste elend ertrinken. Es war kein Augenblick zu verlieren. Ich stemmte mich gegen das Blech. Vergebens. Ich drückte und presste mit aller Gewalt dagegen, doch ohne Erfolg. Und wenn ich hindurchkam und hinter ihm nicht sofort das Bassin sich befand, so war ich dennoch verloren. Es war mir, als wolle eine fürchterliche Gewalt mir die Lunge zerbersten und den Körper zersprengen. Noch eine letzte, die allerletzte Anstrengung. Herrgott im Himmel, hilf, dass es mir gelingt. Ich fühle den Tod mit nasser, eisiger Hand nach meinem Herzen greifen. Er packt es mit grausamer, unerbittlicher Faust und drückt es vernichtend zusammen. Die Pulse stocken, die Besinnung schwindet, die Seele sträubt sich mit aller Gewalt gegen das Entsetzliche. Eine krampfhafte, tödliche Expansion dehnt die erstarrenden Sehnen und Muskeln aus. Ich höre einen Krach. Der Kampf des Todes hat vermocht, was dem Leben nicht gelingen wollte. Das Sieb weicht, es geht aus den Fugen. Ich fuhr empor. Ein langer, langer, tiefer Atemzug, der mir augenblicklich das Leben wiederbrachte, dann tauchte ich wieder unter. Es konnte ja jemand im Hofe sein und meinen Kopf bemerken, der gerade in der Mitte der kleinen Wasserfläche sichtbar geworden war. Am Rande derselben kam ich vorsichtig wieder auf und blickte mich um. Es schien kein Mond, aber die Sterne des Südens verbreiteten ein genügendes Licht, um alle Gegenstände unterscheiden zu können. Ich stieg aus dem Bassin und wollte mich leise an die Mauer schleichen, als ich ein leises Knacken vernahm. Ich blickte empor zu den Gittern, hinter denen die Frauengemächer lagen. Hier rechts über mir war eine Stelle, an welcher ich den Riegelstab entfernt hatte, und links davon bemerkte ich eine Spalte in der Vergitterung desjenigen Zimmers, in welches ich nicht hatte treten dürfen. Ich schlich näher und legte die Hände rund um den Mund. »Seniza«, flüsterte ich leise. Da wurde die Spalte größer und ein dunkles Köpfchen erschien. »Wer bist du?« hauchte es herab. »Der Hekim, welcher bei dir war.« »Du kommst mich zu retten?« »Ja.« »Bist du allein?« »Isla Ben Mafla ist draußen.« »Er wird getötet werden. Halt! Horch, oh, flieh schnell!« Dort hinter der Tür, welche zum Selam Lück führte, ließ sich ein Geräusch vernehmen. Die Spalte oben schloss sich und ich eilte augenblicklich zum Bassin zurück. Dort war der einzige Ort, wo ich Zuflucht finden konnte. Vorsichtig, damit das Wasser keine Wellen werfen sollte, die mich verraten hätten, glitt ich hinein. Kaum war dies geschehen, so öffnete sich die Tür, und es erschien die Gestalt Abrahims, der langsam und spähend den Hof überschritt. Ich stand bis zum Mund im Wasser, und mein Kopf war hinter der Einfassung verborgen, so dass mich der Ägypter nicht gewahr werden konnte. Dieser überzeugte sich, dass das Tor noch verschlossen war, und verschwand, nachdem er die Runde vollendet hatte, wieder in dem Selam Lück. Jetzt stieg ich wieder aus dem Wasser, glitt zum Tore, schob den Riegel zurück und öffnete. Ich stand im Garten. Rasch eilte ich quer über denselben hinweg, um nun auch das Mauertor zu öffnen, dann wollte ich um die Ecke biegen, Isla Ben Mafla zu holen, als dieser eben erschien. Preis sei Gott, Effendi, es ist dir gelungen. Ja, aber ich kämpfte mit dem Tode. Gib mir mein Gewand. Hose und Weste trieften mir von Wasser. Ich warf nur die Jacke über, um nicht in meinen Bewegungen gehindert zu sein, und sagte ihm, ich sprach bereits mit Seniza. Ist es wahr, Effendi? Sie hatte mich verstanden und erwartete uns. Wir traten in den Hof. Die Spalte oben im Gitterwerke hatte sich bereits wieder geöffnet. »Seniza, mein Stern, mein...« rief Isla mit unterdrückter Stimme, als ich emporgezeigt hatte. Ich unterbrach ihn. »Um alles in der Welt still! Hier ist keine Zeit zu Herzensergüssen. Du schweigst und nur ich rede.« Dann wandte ich mich empor zu ihr. »Bist du bereit, mit uns zu gehen?« »Oh ja.« »Durch die Zimmer geht es nicht?« »Nein, aber drüben hinter den hölzernen Säulen liegt eine Leiter.« »Ich hole sie.« Als ich sie angelehnt hatte, stieg Isla empor. Ich schlich unterdessen nach der Tür zum Selam Lyk, um zu horchen. Es dauerte einige Zeit, ehe ich die Gestalt des Mädchens erscheinen sah. Sie stieg herab und Isla unterstützte sie dabei. In dem Augenblicke, in welchem sie den Boden erreichten, erhielt die Leiter einen Stoß. Sie schwankte und stürzte mit einem lauten Krach zu Boden. »Flieht schnell nach dem Boote!« warnte ich. Sie eilten nach dem Tor, und zu gleicher Zeit hörte ich Schritte hinter der Tür. Abrahim hatte das Geräusch vernommen und kam herbei. Ich musste den Fliehenden den Rückzug decken und folgte ihnen also mit nicht zu großer Schnelligkeit. Der Ägypter bemerkte mich, sah auch die umgestürzte Leiter und das geöffnete Gitter. Er stieß einen Schrei aus, der von allen Bewohnern des Hauses gehört werden musste. »Räuber, halt! Herbei, herbei, ihr Männer, ihr Leute, ihr Sklaven, Hilfe!« Mit diesen laut gebrüllten Worten sprang er hinter mir her. Da der Orient keine Betten nach Art der unseren kennt und man meist in den Kleidern auf dem Divan schläft, so waren die Bewohner des Hauses alsbald auf den Beinen. Der Ägypter war hart hinter mir. Am Außentore blickte ich mich um. Er war nur 10 Schritte von mir entfernt. Und dort, an dem inneren Tore, erschien bereits ein zweiter Verfolger. Ich erreichte den Kahn und sprang hinein. Sofort stieß Halef vom Ufer, von welchem wir bereits mehrere Bootslängen entfernt waren, als die Verfolger dort ankamen. Abrahim überblickte die ganze Situation. Er sah, dass das Boot verschwunden war. Wir hatten unterdessen die ruhigeren Gewässer des Ufers verlassen und das schneller strömende Wasser erreicht. Während des ganzen Abenteuers war doch eine längere Zeit vergangen, so dass jetzt bereits sich der Horizont rötete und man die nebellosen Wasser des Niles weithin zu überblicken vermochte. Wir machten eine so schnelle Fahrt, dass wir nach kaum einer halben Stunde die Dahabie zu Gesicht bekamen, welche uns weitertragen sollte. Wir stiegen an Bord, und das Boot wurde am Steuer befestigt. Dann ließ man die Seile gehen und zog die Segel auf. Das Fahrzeug drehte den Schnabel vom Land ab. Der Wind legte sich in das Leinen, und wir strebten der Mitte des Stromes zu, welcher uns nun abwärts trug. Es waren vielleicht 2 Stunden seit unserer Abfahrt vergangen, als ich oberhalb unseres Schiffes die Spitze eines Segels bemerkte, welches sich immer mehr vergrößerte. »Siehst du das Schiff?« fragte ich den Reis. »Allah Akbar, Gott ist groß und deine Frage ist auch groß«, antwortete er mir. »Ich bin ein Reis und sollte ein Segel nicht sehen, welches so nahe hinter dem meinigen steuert? Ich kenne diesen Sandal sehr genau. Er gehört dem Reis Khalid ben Mustafa.« »Kennst du diesen Khalid?« »Sehr. Aber wir sind keine Freunde.« »Warum?« »Ein ehrlicher Mann kann nicht der Freund eines Unehrlichen sein.« So ahnt mir etwas.« »Was?« »Dass sich Abrahim Mahmur an seinem Bord befindet.« Der Sandal kam uns immer näher. Endlich war er nur noch 1 Schiffslänge von uns entfernt und ließ das eine Segel fallen, um seine Schnelligkeit zu vermindern. Wir sahen Abrahim Mahmur auf dem Deck stehen. Der Kapitän des Sandals, ein alter, langer, sehr hagerer Mann mit einer Reiherfeder auf dem Tarbusch, trat an die Bordung und fragte herüber, »Ho, da hab ihr! Welcher Reis?« Ich neigte mich vor und antwortete, »Reis Hassan!« »Schön, kenne ihn!« antwortete er mit schadenfroher Miene. »Ihr habt ein Weib an Bord?« »Ja, Gebt es heraus! Khalid ben Mustafa, du bist verrückt! Wird sich finden! Wir werden an euch anlegen! Das werden wir verhindern! Merke auf die Feder an deinem Tarbusch! Ich erhob sehr schnell die Büchse, welche ich, ohne dass er sie gesehen hatte, bereitgehalten hatte, zielte und drückte los. Die Feder flog herab. Selbst das entsetzlichste Unglück hätte den würdigen Ben Mustafa nicht so in Aufregung versetzen können wie dieser Warnungsschuss. Er fuhr so hoch in die Luft, als bestünden seine hageren Gliedmaßen aus elastischem Gummi, hielt sich den Kopf mit beiden Händen und floh hinter den Mast. »Jetzt weißt du, wie ich schieße, Ben Mustafa«, rief ich hinüber. »Wenn dein Sandal noch eine einzige Minute bei uns backseits fährt, so schieße ich dir nicht die Feder vom Tarbusch, sondern die Seele aus dem Leibe. Darauf kannst du dich verlassen.« Diese Drohung hatte eine augenblickliche Wirkung. Er eilte an das Steuer, riss es aus den Händen dessen, der es bisher regiert hatte, und drehte ab. In 2 Minuten befand sich der Sandal in einer solchen Entfernung von uns, dass ihn meine Kugel nicht erreichen konnte. »Jetzt sind wir für den Augenblick sicher«, meinte ich. »Er wird nicht wieder so nahe kommen«, stimmte Hassan bei. »Aber er wird uns auch nicht aus dem Auge lassen, bis wir irgendwo an das Ufer legen, wo er die Hilfe des Gesetzes in Anspruch nehmen wird. Die fürchte ich freilich nicht, aber ich fürchte etwas anderes.« »Was?« »Das da.« Er deutete mit der Hand hinaus auf das Wasser, und wir verstanden sogleich, was er meinte. Schon seit einiger Zeit hatten wir bemerkt, dass die Wogen mit größerer Gewalt und Schnelligkeit vorwärts strebten als vorher und die jetzt felsig gewordenen Ufer einander immer näher traten. Wir näherten uns nämlich einer jener Stromschnellen, welche dem Verkehr auf dem Nile fast unüberwindliche Hindernisse entgegenstellen. Jetzt musste die Feindschaft der Menschen schweigen, damit sich die ungeteilte Aufmerksamkeit aller auf das drohende Element richten konnte. Die Stimme des Reis tönte lautschallend über das Deck. »Wohlan, ihr jungen Männer, ihr mutigen Helden, geht an eure Plätze! Der Strom hat uns ergriffen!« Da treten die schwarzen, glänzenden Felsen vor uns eng zusammen und lassen nur noch ein Tor offen, welches kaum die Breite unseres Schiffes besitzt. Die Wogen werden förmlich durch dasselbe hindurchgepresst und stürzen sich in einem dicken, mächtigen Strahle nach unten in ein Becken, welches übersät ist von haarscharfen und nadelspitzen Steinblöcken. Wir schießen einer Schere zu, welche sich grad vor uns öffnet und uns im nächsten Augenblicke vernichten wird. Die Felsen sind so scharf und der Fall des Stromes ist so reißend, dass von dem Schiffe kein Handgroß von Holz beisammen bleiben kann. Aber das Schiff hat den fast übermenschlichen Anstrengungen gehorcht und ist vorübergeflogen. Für einige Augenblicke befinden wir uns im ruhigen Fahrwasser. Da kommt es hinter uns hergeschossen, wie von der Sehne eines Bogens geschnellt. Es ist der Sandal, welcher dieselben Gefahren hinter sich hat wie wir. Seine Schnelligkeit ist jetzt wieder größer als die unsrige, und er muss daher an uns vorüber. Aber das offene Fahrwasser ist so schmal, dass wir nur mit Mühe auszuweichen vermögen, und fast Bord an Bord rauscht es vorüber. Am Maste lehnt Abrahim Mahmur, die Rechte hinter sich versteckend. Mir gerade gegenüber reißt er die verborgen gehaltene, lange arabische Flinte an die Wange. Ich werfe mich nieder, die Kugel pfeift über mich hinweg und im nächsten Augenblick ist der Sandal uns weit voran. Alle haben den Mordversuch gesehen, aber niemand hat Zeit zur Verwunderung oder zum Zorne, denn die Strömung packt uns wieder und treibt uns in ein Labyrinth von Klippen. Da erschallt vor uns ein lauter Schrei. Der Sandal wurde von der Macht der Stromschnelle an einen Felsen geworfen. Die Schiffer schlagen die Ruder in die Flut und das nur leicht beschädigte Fahrzeug schießt, von den Wogen wieder erfasst, befreit davon. Aber bei dem Stoß ist ein Mensch über Bord gefallen. Er hängt im Wasser, sich verzweiflungsvoll an die Klippe klammernd. Ich ergreife einen der vorhandenen Dattelbaststricke, eile an das Seitenbord und werfe ihn dem Bedrohten zu. Er fasst danach, ergreift ihn, wird emporgezogen. Es ist Abrahim Mahmur. Sobald er das Verdeck glücklich erreicht hatte, schüttelte er das Wasser aus seinen Kleidern und stürzte dann mit geballten Fäusten auf mich zu. »Hund, du bist ein Räuber und Betrüger!« Ich erwartete ihn stehenden Fußes, und meine Haltung bewirkte, dass er vor mir stehen blieb, ohne seine Fäuste in Anwendung zu bringen. »Abrahim Mahmur, sei höflich, denn du befindest dich nicht in deinem Hause. Sagst du nur noch ein Wort, welches mir nicht gefällt, so lasse ich dich an den Mast binden und durchpeitschen.« Die größte Beleidigung für einen Araber ist ein Schlag, und die zweitgrößte ist die Drohung, ihn zu schlagen. Abraham machte eine Bewegung, bezwang sich aber augenblicklich. »Du hast mein Weib an Bord.« »Nein.« »Du sagst mir nicht die Wahrheit.« »Ich sage sie, denn die ich an Bord habe, ist nicht dein Weib, sondern die Verlobte dieses jungen Mannes, welcher neben dir steht.« Er schnaubte, »so werde ich euch verklagen, sobald ihr an das Land geht, um eure Hilfsmatrosen abzusetzen.« »Tue es. Bis dahin aber bist du nicht mein Feind, sondern mein Gast, solange du dich friedlich benimmst.« Die Stromschnelle war in ihren gefährlichen Stellen glücklich durchschifft, und wir konnten uns nun mit der nötigen Muße unserer Angelegenheit zuwenden. »Willst du uns jetzt erzählen, auf welche Weise Senica in die Hand dieses Menschen geraten ist?« fragte ich Isla. »Sage uns vor allen Dingen, ob sie Mohammedanerin oder Christin ist.« »Sie ist eine Christin.« »Ah, ist es möglich?« »Ja, er hat sie in Scutari gesehen und ihr gesagt, er liebe sie und sie solle sein Weib werden. Sie aber hat ihn ausgelacht. Dann ist er in die Tschernagora zu ihrem Vater gekommen und hat eine große Summe geboten, um sie von ihm zu kaufen. Dieser jedoch hat ihn zur Türe hinausgeworfen. Dann hat er den Vater der Freundin bestochen, bei welcher Senica oft zu Besuch war, und dieser ist auf den Handel eingegangen.« »Wie?« »Dieser Mensch hat sie für seine Sklavin ausgegeben, hat sie an Abraham Mahmur verkauft und ihm eine Schrift darüber ausgehändigt, in welcher sie für eine zirkassische Sklavin gilt. Er hat sie dann auf ein Schiff gebracht und ist mit ihr erst nach Zypern, dann nach Ägypten gefahren. Das Übrige ist euch bekannt.« Am nächsten Landeplatze mussten die oberhalb der Stromschnelle auf die Dahabiyye genommenen Schiffe wieder an das Land gesetzt werden. Unser Fahrzeug wandte sich daher dem Ufer zu. »Werden wir Anker werfen oder nicht?« fragte ich den Reis. »Nein, ich lenke sofort um, wenn die Männer das Schiff verlassen haben.« »Warum?« »Um die Polizei zu vermeiden.« »Und Abraham?« »Wird mit den Schiffern an das Ufer gebracht.« »Ich fürchte die Polizei nicht.« »Du bist ein Fremdling im Lande und stehst unter deinem Konsul. Man kann dir also nichts tun.« »Ah!« Dieser letzte Ausruf galt einem Boote, welches mit bewaffneten, finster blickenden Männern besetzt war. Es waren Kawassen, Polizisten. Das Boot legte bei uns an, und alle seine Insassen stiegen an Bord, noch ehe wir das Ufer erreicht hatten. Die Bemannung des Sandal war hier auch gelandet, hatte erzählt, dass Abraham in den Stromschnellen ertrunken sei und auch von dem Frauenraube berichtet. Sodann war, wie wir später erfuhren, der alte Reis Khalid ben Mustafa eilenden Fußes zum Richter gelaufen und hatte eine so wohlgesetzte Rede gehalten über mich, den ungläubigen Mörder, Aufrührer, Räuber und Empörer, dass ich eigentlich sehr zufrieden sein musste, nur mit dem Hängen davon zu kommen. Die Dahabiyye legte an und ihre ganze Bemannung nebst sämtlichen Passagieren wurde sofort abtransportiert. Der Sabit Bai, oder Polizeidirektor, saß mit seinem Sekretär bereits unserer Ankunft gewärtig. Er trug die Abzeichen eines Bimbashi, eines Majors oder Befehlshabers von 1000 Mann, hatte aber trotzdem weder ein kriegerisches noch ein übermäßig intelligentes Aussehen. Wie die ganze Bemannung des Sandal, so hatte auch er Abraham Mahmur für ertrunken gehalten und empfing den vom Tode Auferstandenen mit einem Respekt, der ganz das Gegenteil von dem Blick war, den er uns zuwarf. Wir wurden in zwei Lager geteilt. Dann begann die Verhandlung. »Hoheit, sage mir deinen von Allah gesegneten Namen.« »Er lautet Abraham Mahmur.« »So bist du ein Mahmur. In welcher Provinz?« »In En-Nasar.« »Du bist der Ankläger. Sprich, ich höre zu und werde richten.« »Ich klage an diesen Giaur, der ein Hekim ist, der Chikarma, der Entführung. Ich klage an den Mann, der neben ihm steht, der Chikarma, und ich klage an den Führer der Dahabiyye, der Mithilfe beim Frauenraube. Wie weit die Diener dieser beiden Männer und die Matrosen der Dahabiyye beteiligt sind, das magst du bestimmen, O Bimbashi.« »Erzähle, wie der Raub vollendet wurde.« Abraham erzählte. Als er geendet hatte, wurden seine Zeugen verhört, was die Folge hatte, dass ich von dem Reis des Sandals, Herrn Khalid ben Mustafa, auch noch des Mordversuches bezichtigt wurde. In den Augen des Sabet Bey leuchtete der Blitz, als er sich nun zu mir wandte. »Giaur, wie ist dein Name?« »Kara Ben Nemsi.« »Wie heißt deine Heimat?« »Tschermanistan.« »Wo liegt diese Handvoll Erde?« »Handvoll? Bimbashi, du beweisest, dass du sehr unwissend bist.« »Hund«, fuhr er auf, »was willst du sagen?« »Tschermanistan ist ein großes Land und hat 10-mal mehr Einwohner als ganz Ägypten. Du aber kennst es nicht. Du bist überhaupt ein schlechter Geograf und darum lässt du dich von Abrahim Mahmur belügen.« »Wage es noch, so ein Wort zu sagen, und ich lasse dich mit dem Ohre an die Wand nageln.« »Ich wage es. Dieser Abrahim sagt, er sei der Mahmur der Provinz En-Nasar. Mahmurs gibt es nur in Ägypten.« »Liegt En-Nasar nicht in Ägypten, Giaur? Ich bin selbst dort gewesen und kenne den Mahmur wie meinen Bruder, ja, wie mich selbst.« »Du lügst.« »Nagelt ihn fest«, gebot der Richter. Ich zog den Revolver und Halef, der dies sah, seine Pistolen. »Bimbashi, ich sage dir, dass ich erst den niederschießen werde, der mich anrührt, und dann dich. Du lügst, ich sage es noch einmal. En-Nasar ist eine ganz kleine, geringe Oase im Lande Tripolis. Dort gibt es keinen Mahmur, sondern einen armen Scheik. Er heißt Mamra ibn Alef Abuzin, und ich kenne ihn sehr genau. Ich könnte mit dir Komödie spielen und dir erlauben, noch weiter zu fragen, aber ich will es kurz machen. Wie kommt es, dass du die Kläger stehen lässest, während der Angeklagte, der Verbrecher, sitzen darf und sogar die Pfeife von dir bekommt?« Der gute Mann sah mich ganz verdutzt an. »Wer klagt ihn an?« »Ich, dieser und wir alle.« Abrahim staunte, aber er sagte noch nichts. »Wessen klagst du ihn an?« fragte der Sabet Bey. »Der Chikarma, desselben Verbrechens, dessen er uns anklagte.« Ich sah es, dass Abrahim unruhig wurde. Der Richter gebot mir, »Sprich!« »Du dauerst mich, Bimbashi, dass du eine solche Trauer erleben musst, dass du einen Mann verurteilen musst, den du so gut kennst wie deinen Bruder, ja wie dich selbst. Du bist sogar bei ihm in En-Nasar gewesen und weißt genau, dass er ein Mahmur ist. Ich aber sage dir, dass er ein Verbrecher ist und dieses Weib hier raubte.« Jetzt erhob sich Abrahim vom Boden. »Hund! Sabet Bey, dieser Mann hat den Verstand verloren!« »Sabet Bey, höre mich weiter. Dann wird es sich zeigen, wessen Kopf besser ist und fester sitzt, der meine oder der seine. Rede!« »Dieses Weib hier ist eine Christin, eine freie Christin. Er hat sie geraubt und mit Gewalt nach Ägypten entführt. Hier, mein Freund, ist ihr rechtmäßiger Verlobter, und darum ist er nach Ägypten gekommen und hat sie sich wiedergeholt. Ich bin von dem Kapitän des Sandal des Mordversuches angeklagt. Frage diese Männer. Sie alle haben es gehört, dass ich ihm die Feder vom Tarbusch schießen wollte, und ich habe sie getroffen. Der, welcher sich einen Mahmur nennt, aber hat im Ernste und in der Absicht, mich zu töten, auf mich geschossen. Ich klage ihn an. Nun entscheide.« Der brave Mann befand sich natürlich in einer großen Verlegenheit. Er konnte doch seine Worte und Taten nicht dementieren, fühlte aber sehr wohl, dass ich im Rechte sei, und so entschloss er sich zu tun, was eben nur ein Ägypter zu tun vermag. »Das Volk soll hinaus und in seine Häuser gehen«, gebot er. »Ich werde mir die Sache überlegen und am Nachmittage das Gericht halten. Ihr alle aber seid meine Gefangenen.« Die Kawassen trieben die Zuschauer mit Stockschlägen hinaus. Sodann wurde Abrahim Mahmur mit der Mannschaft des Sandal gefangen abgeführt. Und schließlich schaffte man auch uns fort, nämlich in den Hof des Gebäudes, in welchem wir uns ungestört bewegen durften, während einige Kawassen am Ausgang postiert uns zu bewachen schienen. Nach einer Viertelstunde aber waren sie verschwunden. Ich ahnte, was der Sabet Bey beabsichtigte, und trat durch den Ausgang hinaus auf die Straße. Die heiße Tageszeit war eingetreten, und ich sah keinen Menschen auf der Straße. Es war klar, dass der Sabet Bey wünschte, dass wir uns selbst rationieren und nicht auf seine Entscheidung warten möchten. Ich kehrte daher in den Hof zurück, teilte den Leuten meine Ansicht mit und forderte sie auf, mir zu folgen. Sie taten es, und kein Mensch trat unserem Tun entgegen. Als wir die Dahabiha erreichten, ergab es sich, dass sie von den Kawassen verlassen worden war. Der Sandal lag nicht mehr am Ufer. Er war verschwunden. Jedenfalls hatte der würdige Khalid ben Mustafa noch eher als wir die Absicht des Richters begriffen und sich mit Schiff und Bemannung davongemacht. Die Dahabie lichtete den Anker und wir setzten unsere unterbrochene Fahrt fort, mit dem wohltuenden Bewusstsein, einer sehr schlimmen Lage glücklich entronnen zu sein.